Wurde es wärmer, brachen die Jäger auf und verbargen Werkzeuge bis zur Wiederkehr in den Gruben unter den Steinen. Das Zelt bot etwa 10 Personen Platz. Ein in einer Grube deponierter Milchzahn zeigt, Kinder waren dabei. Auch Hinweise auf Hunde gibt es. Im Zeltinneren befanden sich Feuerstellen. Eine große Sandsteinplatte diente als Grill. Übrigens, wo die Jäger schon vor über 15.000 Jahren zelteten, liegt heute eine Jugendherberge, deren Gäste den Ausblick genießen. Abends wird hier die Grillkohle angefacht. Menschen sind eine erstaunlich konservative Spezies. Nicht weit entfernt von Nebra thronen an einer Flussschleife die Burgen Saaleck und Rudelsburg. Auch das ein überaus romantischer Ort. In der sich gegenüber monumental erhebenden Muschelkalkwand nennt das Restaurant Himmelreich eine Terrasse sein eigen, die sich schon bei Eiszeitmenschen großer Beliebtheit erfreut hätte. In der Schleife der Saale zeugen Unmengen an Steinartefakten und Knochen, dass hier zusammengetriebene Pferde erlegt wurden. Während der Lachswanderungen gab es Fisch im Überfluss. Keine 300 Meter Luftlinie entfernt, jedoch eine Etage höher, graben Archäologen der Universität Köln in Kooperation mit dem Landesamt in Halle die Freilandstation von Bad Kösen-Lengefeld aus, einen saisonal genutzten Lagerplatz. Auch sie befindet sich auf einer ideal gelegenen Terrasse, ganztägig von der Sonne beschienen, windgeschützt in einer Mulde, genossen die Jäger beste Fernsicht und kurze Wege. Die Ausgrabungen förderten steinerne Öfen zutage, in denen das Fleisch geräuchert wurde. In einer Grube stießen die Archäologen auf Pferdeschädel.